Ich bin fertig mit Essen, Mutti. Darf ich schon in den Garten gehen und mit den anderen spielen? Aber kommt um 9 wieder rein, wenn Manuela euch heute unterrichtet. Ja, alles klar. Hat Fati eigentlich den Abfluss im Badezimmer schon wieder freigemacht? Das weiß ich nicht, Lukas, aber sicher wird er es erzählen, wenn er gleich mit den Erwachsenen zusammen frühstückt. Fati ist ein toller Klempner, stimmt's? Das ist er, mein Liebling. Und du bist die tollste Küchenchefin, Mami. Das ist lieb von dir, Lukas. Dann lass mich jetzt hier mal in Ruhe alles vorbereiten, bis die Erwachsenen gleich in die Küche kommen. Mach ich. Tschüss. Viel Spaß. Und vergiss nicht, dir vor dem Unterricht erst noch die Hände zu waschen. Okay, das hat er jetzt natürlich nicht mehr gehört. So, in der Küche ist alles fertig. Kommt ihr dann bitte alle zum Frühstück. Prima, ich schieb schon seit einer Weile Kohldampf. Ah, ja, ich kann jetzt wirklich auch eine Stärkung vertragen. Das freut mich zu hören. Endlich gibt's was zu essen. Guten Morgen, Jessica. Guten Morgen, Vera. Na, alle schön ausgeschlafen? Mehr oder weniger. Schlaf ist die beste Meditation. Unser Tan nun wieder. Aber damit hat er doch recht. Wahrheit ist ja sowieso eigentlich eher Pfadlosigkeit. Genau. Wollen wir vielleicht noch auf Mandy und Kevin warten mit dem Frühstück? Ich habe die beiden zufällig gesehen vorhin, wie sie ganz nachdenklich zum Dorfteich gegangen sind. Mhm. Die wollen sicher wieder mal in Ruhe über was Politisches sinnieren dort. Dann brauchen wir ja nicht auf sie zu warten. Das haben die mir gar nicht gesagt. Was dir so alles auffällt hier auf dem Gut, Leo? Liedermacher sind sehr genaue Beobachter des Alltags. Davon kann ich ein Lied singen. Mach mal halblang. Das liegt außerdem in der Natur der Sache, wenn du Lieder über Menschen schreibst. Dann brauchen wir ja jedenfalls nicht auf die beiden zu warten mit dem Essen. Brauchen wir sicher nicht. Hast recht, Tang. Wer mag denn heute unser Tischgebet sprechen? Du vielleicht, Enno? Nee. Ach, mach das doch bitte für uns. Ach, komm. Na, okay. Super. Wir danken für die Freiheit, die uns erlaubt, unser Leben selbst zu gestalten. Möge Selbstverantwortung unsere Handlungen leiten und individuelle Rechte respektiert werden. Wir bitten um die Einsicht, dass Freiheit und Verantwortung untrennbar verbunden sind, wie auch Aggressionslosigkeit sowie der Wille zu weitgehender Gegenseitigkeit. Und wir bitten um den Mut, für unsere Freiheiten einzustehen. Amen. Einrennt. Ich hoffe, es schmeckt euch. Auf jeden Fall. Danke. Du hast dich gut bei uns eingelebt inzwischen, was, Leo? Hat er wirklich. Ihr macht es einem auch leicht auf eurem schönen Hof. Finde ich auch. Das nehme ich doch gerne als Kompliment. So war es sicher auch gemeint. Mhm, klar. Steht heute irgendwas Besonderes an auf Gut Sonnenschein? Etwas unerwartet Besonderes? Ein bisschen viel verlangt vielleicht. Also nichts Neues außer dem Normalen. Vom Stinknormalen hatte ich heute Vormittag schon mehr als genug, muss ich sagen. Du hast endlich die Abflussrohre im Klo in Angriff genommen? Allerhöchste Eisenbahn war es damit. Mhm. Schon 5 Minuten nach 12 eigentlich. Das kam schon wieder raus. Bitte, wir essen doch gerade. Ich erzähle euch jetzt schließlich auch keine derben Stories aus unseren Ställen. Aber den Kindern erzählst du gleich was Neues über Biologie im Unterricht. Stimmt's? Mhm. Der Lukas hat eben schon danach gefragt. Niedlich, wie wissbegierig die Kleinen sind. Und du teachst die einfach irgendwas aus der Biologie? Irgendwas. Auf jeden Fall etwas mit Praxisbezug, womit sie auch im wirklichen Leben was anfangen können. Sonst könnten wir sie ja auch gleich auf eine öffentliche Schule schicken. Auf eine legale? Ja, ja. Auch wenn wir zwei uns noch von früher aus Hamburger Zeiten kennen, Leo, bist du ja nach nur wenigen Wochen auf unserem autonomen Gut Sonnenschein immer noch ein Novize hier. Stimmt, da gibt es nichts zu beschönigen. Witzbold. Deshalb will ich dir unser Homeschooling-Konzept gerne noch mal kurz erklären. Das ist nett. Astrein. Auf den ersten Blick mag es wie ein Paradies für Kinder erscheinen. Frische Luft, Natur pur und Freiheit. Das bedeutet, dass die Kleinen selber bestimmen, was sie lernen wollen und wann sie es lernen wollen. Stimmt. Manchmal endet ein Schultag damit, dass die Kinder mehr über das Melken von Kühen gelernt haben als über Bruchrechnung. Aber unsere Steppkes können durch diese naturorientierte Bildung wahrscheinlich ein tieferes Verständnis für das Leben und eine größere Autonomie entwickeln. Das ist jedenfalls unsere Hoffnung dahinter. Mhm. Und wer weiß, vielleicht ist das Lernen auf dem Bauernhof genau das, was unsere Kinder brauchen, um in der Welt des Kollektivismus und der künstlichen Intelligenz da draußen zurechtzukommen. Selbst wenn sie dabei ein paar konventionelle Schullektionen verpassen. Sehr einleuchtend, Manuela, danke. Und ich find's auch prima, dass ihr euch alle reihum im Unterrichten abwechselt. Das ist Ehernes Prinzip bei uns, damit die Belger verschiedenste Perspektiven auf die Welt bekommen. Jede von uns ist mal dran damit. Und jeder. Wenn ich Sie zum ersten Mal beschule übermorgen, werde ich mit Ihnen Lieder auf der Gitarre singen. Prima. Die Gedanken sind frei zum Beispiel? Ich wollte eigentlich eigene Lieder mit Ihnen singen. Aber jetzt, wo du es vorschlägst, ja, warum eigentlich nicht? Wenn ich die Noten dafür finde. Ich denk, was ich will und was mich erquicket. Genau wie dieses belebende Bauernfrühstück, wunderbar. Wie nett. Frau dankt. Hauptsache, die Schulbehörde bekommt keinen Wind davon. Na, die sitzt hier ja zum Glück nicht mit uns am Tisch. Das wäre ja auch noch schöner. Na, für mich ist viel wichtiger, dass wir unsere Kleinen so lange wie möglich vom Internet fernhalten können. Ja, aber man muss es auch nicht immer so dämonisieren, Claudia. Bevor ich mit euch zusammen aufs Gut zog, habe ich ja als Suchtherapeutin in Charlottenburg gearbeitet. Du hast den Wechsel nicht bereut, oder? Kein dran denken. Mein Kräuterlesen im Wald erfüllt mich dreimal so viel wie das Analysieren von Stadtneurotikern. Obwohl wir vom Sonnengut uns natürlich nicht über andere Menschen stellen. Nein. Menschen, die auf ihrem Weg noch nicht so weit gekommen sind, wie es ihnen zu wünschen wäre. Richtig. Jedenfalls hatte ich auch mit Rehabilitanten zu tun, deren Hirn jeweils offenbar schon eine feste IP im Online-Reich hatte. Ach ja, der Martin auf dem Bloggersofa. Der Freak und seine bemitleidenswerte Freundin, stimmt's? Namen darf ich auch im Nachhinein nicht nennen. Das wäre unprofessionell. Jedenfalls hoffe ich, dass eine derart sinnbefreite Existenz unseren Kindern erspart bleibt. Und auch Co-Abhängigkeiten. Abhängigkeiten sind nie gut. Liebling, bist du's? Klar, wer denn sonst? Warst du weg? Nein, ich habe gerade den Müll runtergebracht. Ah, gut. Kommt da nichts? Ich habe gerade den schweren und übelriechenden Müll 2 Stockwerke runtergetragen und vorbildlich entsorgt. Ja, bitte. Schade, dass du das nicht auf Video aufgenommen hast. Oh, nee, nicht schon wieder. Dann hätten wir jetzt was Neues für unseren Blog. Martin, wir hatten gemeinsam etwas beschlossen, erinnerst du dich? Gilt das etwa immer noch? Ja, das war erst vorgestern. Fuck. Wir müssen eine Auswahl treffen. Wir können nicht jeden Schritt von dir aufnehmen und ins Internet stellen. Das klickt höchstens mal jemand aus Versehen an. Der Clip, wo du die Fenster putzt, war nicht gerade der Renner im Netz. Ich habe das große Balkonfenster geputzt. Vorgestern. Dabei hatte ich im Frühjahr noch diese Sehnenscheidentzündung. Ich habe Angst, dass der Applaus irgendwann verstummt. Welcher Applaus? Siehst du, genau das meine ich. Martin, wenn man nicht berühmt ist, lebt man trotzdem. Die Körperfunktionen setzen nicht aus. Ich bin da nicht so überzeugt. Vertrau doch einmal auf die Realität. Und auf mich. Wie du meinst. Martin, wo bist du? Ich sitz doch hier vor dir auf dem Sofa. Ich dachte kurz, du wärst wirklich verschwunden. Jetzt komm, verarsch mich nicht. Beschwer dich doch bei deiner Suchtherapeutin über mich. Geht nicht. Die Alte gibt ihre Praxis kurzfristig auf. Übernächste Woche. Echt? Zieht angeblich auf ein autonomes Gut in Brandenburg und will dort neu starten. Die Glückliche. Das kannst du doch gar nicht wissen. Jedenfalls muss ich jetzt eine andere Suchtberaterin finden. Das ist sicher eine ziemliche Beeinträchtigung für deinen Flow, Martin. Sag ich doch schon die ganze Zeit. Ach ja, schwer lastet das Leben auf jedermanns Weg. Wohl wahr. Das betrifft ja bei weitem nicht nur Blogger oder Tang. Hattest du nicht vor kurzem Kontakt zu einer einsamen Karrierefrau in Berlin, die du überreden wolltest, sich unser Leben hier auf dem Gut mal anzuschauen? Ja, davon hattest du uns neulich erzählt. Was ist aus deiner Nouvelle Flamme geworden? Ihr meint Katharina. In den sanften Bögen der Zeit getragen, strahlte sie wie eine edle Lotusblume, frei von Ablegern, gereift durch Erfahrung, gekrönt mit der Weisheit des Lebens. Aber leider hat es dann doch nicht gereicht, um meinem Ruf auf unser Gut zu folgen. Die Vermaledeiten kapitalistischen Zwänge? Steht zu vermuten. In den sanften Bögen der Zeit getragen. Also nicht mehr so ganz frisch. Ja, ja. Und ich hatte sie auch dabei beobachten müssen, wie sie schon einsame Selbstgespräche führte. Zum Beispiel, als ich sie im Treptower Park traf, wo sie auf einer Bank saß und auf mich wartete. Allein sein. Im Idealfall setzt man sich auf eine alleinstehende, ruhig und sonnig gelegene Parkbank und genießt entspannt die Zeit der Muße. Im vorliegenden Fall misslingt dies leider total. Die ruhig gelegene Parkbank, die ich mir an diesem sonnigen Nachmittag ausgesucht habe, kann aber durchaus nichts dafür. Nein, es liegt an mir und meiner entfesselten inneren Stimme, die Gefallen daran findet, mich zu triezen und meine Work-Life-Balance in Frage zu stellen. Ich stehe trotzdem zu meinem Lebensmodell und ich habe schließlich auch gute Argumente dafür. Hättest du mich vielleicht mal lieber nicht so schnell abserviert, als ich verbindlicher mit dir zusammen sein wollte? Wie? Als ich versucht hatte, dich dazu zu überreden, zu mir und meiner Aussteigerkommune auf gut Sonnenschein zu ziehen. Was machst du denn auf einmal hier in meinem Kopf, Tang? Ich sitze hier doch eigentlich ganz alleine auf der Parkbank. Ja, und hältst Monologe. Sei doch froh, dass ich mich im Geiste dazugeselle, sonst bist du ja ganz alleine unter Frauen. Und da befinde ich mich in bester Gesellschaft. Vielen Dank für alle deine Angebote, Tang, aber ich möchte und muss ganz alleine über mich und mein Leben nachdenken. Okay, bin schon weg. Ich war ja jetzt eigentlich auch nicht wirklich im Park. Niemand mit einem lebendigen Innenleben ist wirklich einsam zu nennen. Was sind schon Freunde gegen ein gutes Buch, in dem man abends gemütlich auf dem Sofa liest? Was ist ein Liebhaber oder Ehemann gegen die einzigartige Musik von Bach auf einer unvergänglichen CD? Oder die perfekt inszenierte Traumwelt auf einer romantischen DVD? Was sind schreiende und plärrende Kinder gegen einen ergebenen Vierbeiner an deiner Seite? Was das eine gegen das andere ist? Ja, genau. Na? Also, ich komme immer mehr zu dem Schluss. Eine ganze Menge. So? Wenn ich tauschen könnte, würde ich nicht zögern. Ich würde gerne anders leben. Inzwischen. Du kannst nicht mehr tauschen. Du hast schon vor Jahren die Weichen für ein modernes Single-Dasein gestellt. Ich weiß. Das ist gut. Alle. Ohne Ausnahme. Haben wir zu einer erfolgreichen Karriere geraten. Starke Frauen. Moderne Männer. Politiker, Wirtschaftsfunktionäre, Freunde, Bekannte, Kollegen. Alle wollen sie mein Bestes. Das perfekte Leben. Mobil und flexibel. Schade nur, dass es niemand mit mir teilt, außer dir. Ich hau ab. Ich hab noch was anderes vor. Wenn also selbst die innere Stimme schon die Nase voll hat vom Seelenstriptease ohne Ende. Die Blüte öffnet sich eben erst, wenn die Wurzeln stark genug sind, um das Leben zu tragen. Da hätte es auch nicht geholfen, von außen Druck zu machen. Höchstens mit ein bisschen wässern. Also, das Toilettenproblem besteht nicht weiter, Enno? Nö. Das Wasser steht euch dort nicht mehr bis zum Hals. Aber anderswo schon? Weiß ich nicht. Alter Schnacker. Rede halt nicht immer so geschwollen. Leo ist eben unser Hoflyriker. Ich sehe außerdem nicht, dass uns das Wasser bis zum Hals steht. Dafür läuft unser Hof einfach viel zu gut in letzter Zeit. Zu gut? Jedenfalls, wie das Wasser den Durst stillt, so kann Vertrauen die Seelen nähren. Ja, ja. Dann sind wir jetzt hoffentlich alle ausreichend gesättigt. Also, ich auf jeden Fall. Vielen Dank für das schöne Frühstück, Claudia. Die Kinder warten jetzt auf mich. Viel Freude mit Ihnen, Melanie. Super Frühstück, danke. Ich gehe jetzt auch wieder an die Arbeit. Ich muss noch was aufschreiben. Du bist ja wirklich ganz schön fleißig, Leo. Naja. Und ich bin einfach nur satt. Manuela, kommst du? Wir warten schon auf dich. Wie lieb. Musik. Sonnenschein. Das klingt ziemlich kitschig. Aber es war alles andere als. Für einige von uns war es ein neuer Beginn. Für andere eine letzte Chance. Ein von uns sanierter Bauernhof im nördlichen Brandenburg, auf dem knapp 20 ehemalige Bürger der Bananenrepublik Deutschland in Freiheit und Selbstbestimmung leben wollten. Das konnte ja nur schiefgehen. Aber zumindest deutlich länger hätte es andauern können. Unser kleines, autonomes Glück. Wenn nicht die Stasis jemanden bei uns eingeschleust hätten, der uns über Monate bespitzelte, ohne dass wir es bemerkten. Wir hätten es ahnen müssen, dass sie uns das nicht erlauben würden. Dass sie auch nicht einen einzigen freien Flecken in Deutschland zulassen würden, der sich ihren Machenschaften entzieht. Keine Steuern, keine Paragraphen, keine Unmündigkeit. Eine Trutzburg, die sich gegen moderne Wegelagerei und Raubrittertum verteidigt. Das Landleben ist für so etwas wie geschaffen. Aber wie konnten wir so naiv sein zu glauben, dass sie uns das dauerhaft durchgehen lassen würden? Es war doch klar, dass wenn unser Beispiel sich herumgesprochen hätte, wir eine Riesengefahr für ihr System geworden wären. Das sind einfach No-Gos, dass selbstbestimmt lebende Menschen grundsätzlich miteinander auskommen können und sich nicht beim ersten Aufkommen von Problemen gegenseitig zerfleischen wie Wölfe. Violare humanum est. Dass, wer nur für die eigene Familie und die nähere Gemeinschaft arbeitet und darüber hinaus nichts an Unbekannte abgeben muss, viel besser lebt und ungleich mehr Vertrauen in sich selbst und die Zukunft hat. Dass Gewalt und Kriminalität kaum eine Chance haben, wo nicht eine anonyme Verwaltung vorgibt, die ursächlichen Probleme zu bekämpfen, sondern wo die Menschen gegenseitig Verantwortung für sich tragen. Natürlich konnten sie das nicht zulassen, unsere modernen Führer, glückliche Menschen ohne Angst, die offensichtlich keine Politiker und keine Verwaltung brauchen, sind logischerweise sehr schlecht fürs Geschäft. Wenn wir ganz klandestin und dezent gelebt hätten, dann hätten sie uns vielleicht geduldet und uns nicht hochgenommen. Aber so hatten sie natürlich Angst, dass sich unser Erfolg herumspricht unter den modernen Steuer- und Abgabensklaven. Aus heutiger Sicht also kein Wunder, dass sie uns bereits nach wenigen Wochen einen Spion aufs Gut geschickt haben. Hinterher ist man halt immer schlauer. So ein vermaledeiter Schnickschnack mit den modernen Abhörmikrofonen. Alles Tinef. Diese vielen Kabel. Der reine Firlefanz. Oh, na bitte, jetzt kommt auch noch eine Rückkopplung. Was muss das denn jetzt so laut brummen auf einmal? Gut jetzt. Am Ende wird noch jemand aufmerksam. Ja klar. Ausgerechnet jetzt muss einer kommen. Enno, bist du das? Ich bin das, ja. Das klingt ja sehr interessant. Spooky. Und es wird immer lauter. Okay, jetzt scheint der Zauber vorbei. Ja, so lange wie es dauert. Störe ich dich gerade? Hm? Du scheinst ja sehr beschäftigt hier mit den ganzen Kabeln und Mikros. Das gehört alles zu meinem Aufnahmeequipment. Der ganze Kabelsalat ist ja fast schlimmer als bei mir mit meinen Rohren. Du störst gar nicht. Das ist ja eine ganze Handvoll Mikrofone. Sänger singen oft in Mikrofone. Auch in so ganz kleine wie das da, ja? Miniaturisierung halt, wie fast überall in der Technik. Mhm. Die Dinger werden immer raffinierter. Das sieht man. Erinnert mich an diesen einen Film, diesen über das Leben der Mitbewohner, über die Stasi. Die gibt's ja gar nicht mehr. Zum Glück. Ja. Moderne und aufgeklärte Menschen glauben heutzutage nicht mehr an die Existenz des Bösen. Schon gar nicht in Person bestimmter Politikerinnen oder Wirtschaftsbosse. Ich meine, niemand hat ein Interesse am Unglück der Menschen. Früher bin ich ja eigentlich nie verreist, schon gar nicht ins Ausland. Ich fand Reisen so lächerlich und überflüssig und habe daraus auch keinen Hehl gemacht. Ich hatte eben ganz klar den Zusammenhang erkannt zwischen der Tatsache, dass die Deutschen Weltmeister im Reisen sind und gleichzeitig erwiesenermaßen auch eines der dümmsten Völker auf diesem Planeten. Zu diesem Schluss musste man meiner Meinung nach kommen, wenn man sich den Zustand des Landes vor Augen hielt. Ich hatte seinerzeit sogar als Aktion der Lufthansa vorgeschlagen, auf ihre Flieger statt ihres Namens das Statement »Wir sind wichtig« zu schreiben, damit sich ihre Kunden noch mehr hätten bestätigt sehen können. Aber das hielt die Firma wohl für keine so gute Idee und die Presse hatte meinen Vorschlag auch nicht aufgegriffen. Damals hatte ich noch nicht das Vertrauen in unsere politischen Führer, das ich heute habe. Heute, nach diesem Vorfall in Moabit, als ein paar angebrütete Typen versucht hatten, mich nach einer Kunstaktion im Nachtclub mit Gewalt zum Schweigen zu bringen. Ich hatte wohl wieder mal mehr als nur einen freiliegenden Nerv getroffen und letztlich konnten die mir natürlich keinen Maulkorb verpassen. Aber irritiert hat's mich schon. Und als ich im Zuge des danach fälligen Gerichtsverfahrens zum ersten Mal in meiner Karriere intensiver Kontakt zu den Experten für innere Sicherheit hatte, ging mir ein Licht auf. Da wurde mir nämlich klar, wem wir es in diesem Land eigentlich zu verdanken haben, dass die Menschen nicht alle gegenseitig aufeinander losgehen und sich tothauen. Ich halte mit meiner neuen Erkenntnis auch nicht hinterm Berg. Nur, dass man mir anscheinend nicht abnimmt, dass es mir damit tatsächlich ernst ist. Aber das ist, genau genommen, nicht mein Problem. Ungefähr zu dieser Zeit hatte ich gerade einen hartnäckigen Fanclub in so einem Internetnetzwerk und als mir da ein paar ulkige Typen vorschlugen, ich solle einen kleinen Kreativurlaub auf ihrem sanierten autonomen Bauernhof im Norden von Brandenburg machen, dachte ich mir, das wäre mal was anderes. Insgesamt war es eine schöne Erfahrung, aber richtig abschalten konnte ich insofern nicht, als ich natürlich nicht ausblenden konnte, dass diese lustigen und fröhlichen Leute von gut Sonnenschein mit ihrem Tun und Nichtstun und sich gegenseitig helfen und keine Steuern zahlen, die Solidarität zu den Menschen aufkündigten, die es nicht so leicht und flockig im Leben getroffen hatten wie sie im schönen und menschenleeren Norden von Brandenburg. Die Ausgegrenzten, die darauf angewiesen sind, dass der Staat sie finanziell unterstützt. Wenn da immer mehr aussteigen aus der Solidargemeinschaft, wird's schnell eng mit der Unterstützung für die Schwachen und Benachteiligten. Das geht gar nicht. Wir sehen uns bei Gut Sonnenschein konfrontiert mit der Frage nach der Herausforderung des Staates durch eine kleine, libertäre Aussteigergruppe. Diese Frage dreht sich um die Balance zwischen Freiheitsrechten und staatlicher Autorität. Die Sonnenbeschienenen möchten unabhängig vom Staat leben, keine Steuern zahlen, ihre Kinder nicht auf eine zugelassene Schule schicken und Konflikte untereinander selbst regeln. Doch das kollidiert mit den Grundprinzipien des Staates. Das staatliche Gewaltmonopol existiert, um Willkür zu verhindern und die öffentliche Ordnung zu sichern. Wenn die Menschen selbst Konflikte regeln, ohne staatliche Kontrolle, wird dieses Monopol untergraben. Der Staat muss eingreifen, um das Vertrauen in die Ordnung zu bewahren. Ähnliches gilt für das Steuerrecht. Steuern sind der Preis für öffentliche Güter. Die Gruppe von Gut Sonnenschein möchte sich zwar von staatlichen Leistungen abkoppeln, doch Steuern sind eine Pflicht für alle, um das System am Laufen zu halten. Ein Präzedenzfall könnte zu Nachahmern führen und das Prinzip aushöhlen. Auch die Schulpflicht ist verfassungsrechtlich verankert, um allen Kindern gleiche Bildungschancen zu bieten. Das Erziehungsrecht der Eltern endet dort, wo das Recht des Kindes auf Bildung beginnt. Der Staat muss also eingreifen, wenn dieses Recht verletzt wird. Insgesamt stellt die Existenz von Gut Sonnenschein eine Herausforderung für die staatliche Ordnung dar. Der Staat greift nicht aus reiner Kontrolle ein, sondern um grundlegende Prinzipien wie das Gewalt-, Steuer- und Schulmonopol zu schützen, die für das Funktionieren der bisher besten aller Gesellschaften hier in Deutschland essentiell sind. Och nö. Hallo? Hallo? Leo? Vera? Ich wusste nicht, ob die Nummer stimmt. Wieso? Ich war nicht sicher, ob du uns damals die richtige Nummer gegeben hast, als du fortgegangen bist. Na klar habe ich, Vera. Ich hatte und habe nichts zu verbergen. Ich habe nichts Ungesetzliches getan. Im Gegenteil. Das kann man wohl sagen. Vera, warum rufst du an? Um mit dir zu sprechen. Das ist nett. Ich freue mich auch, dich mal wieder zu hören. Und um dir zu erzählen, wie es uns geht. Ah, ja. Das interessiert dich doch, oder? Na, selbstverständlich interessiert mich, was aus euch geworden ist. Du hattest Gut Sonnenschein damals so ganz plötzlich verlassen. Ja, ich hatte eine Eingebung für ein neues Projekt in der Hauptstadt. Wegen deiner wunderbaren Projekte haben wir dich letztes Jahr nach Sonnenschein eingeladen, Leo. Bei der Abstimmung gab es keine Gegenstimme. Wir waren alle überzeugt von dir und deine Aufrichtigkeit. Ich bin doch auch gerne gekommen und schließlich fast ein Vierteljahr geblieben. 2 Tage nachdem du gegangen warst, kamen die Stasis, oder wie du sie nennen würdest, die Eingreiftruppe des Innenministeriums, und haben das gut geräumt. Nicht gerade sehr zimperlich. Sie haben alles zerstört. Sie haben uns nichts gelassen. An mir lag es nicht, dass es so weit kommen musste. Ich würde sagen, du hast deinen Teil dazu beigetragen. Was passiert ist, war sicher hart für euch, aber unausweichlich. Jessica und Tang wurden verhaftet. Kevin hat sich das Leben genommen. Mandys Baby wird jetzt also ohne Vater aufwachsen. Du, eine neue Studie aus dem Familienministerium besagt, dass es Kindern sowieso besser bekommt, ohne patriarchalen Einfluss aufzuwachsen. Wie schön. Ich bin inzwischen übrigens auf Bewährung wieder auf freiem Fuß. Ich habe die ganzen Vorgänge in der Presse verfolgt. Ich konnte euch leider nicht helfen. Die Informationen, die dem Mysterium als Vorwand für den Sturm auf Gut Sonnenschein gedient haben, kamen von dir, Leo. Das wissen wir inzwischen alle. Ja, ich hatte den Auftrag, dem Mysterium über euch zu berichten. Das heißt aber nicht, dass ich mir diesen Ausgang gewünscht hätte. Wenn die Verantwortlichen sich entschlossen haben, euch zu räumen, dann gab es offenbar keine andere Lösung. Ihr wolltet ja nicht mit denen reden. Rufst du an, um mir Vorwürfe zu machen? Ich rufe nur an, damit du meinem Gedächtnis etwas auf die Sprünge hilfst. Ich will aufräumen in meinem Kopf. Das alles ist schließlich schon ein paar Takte her. Ich will dich nicht bedrängen. Das würde außerdem gegen meine Bewährungsauflagen verstoßen. Ich gehe mal davon aus, dass das Gespräch mitgehört wird. Das ist doch heutzutage ganz normal. Da gibt's ja wohl Schlimmeres. Ja, gestürmt werden zum Beispiel. Vera, ihr wart auf einem ganz falschen und potenziell gefährlichen Trip. Ich habe dazu beigetragen, dass ihr davon abgebracht wurdet. Und ich würde es wieder tun. Ausgerechnet Leo Grelle, der Liedermacher, der in den linken Anarchokreisen einen tadellosen Ruf als Spießerschreck und Moralapostel genoss. Ich weiß nicht mehr, wer vom Gut eigentlich auf die Idee kam, ihn für ein paar Wochen zu uns einzuladen. Wahrscheinlich kam der Kontakt über irgendein Internetforum für Künstler und Freigeister zustande. Jessica hatte schon recht gehabt, als sie bei unserem Einzug ins Gut vorschlug, dieses weltweite Fangnetz außen vor zu lassen. Aber damit kam sie bei den Männern natürlich nicht durch, bei Daniel, Tang und den anderen. Fairer Tauschhandel funktioniert nur übers Netz, von wegen. Die waren sicher nur spitze auf ihre scharfen Seiten. Als ob wir nicht genug moderne und aufgeschlossene Frauen auf dem Gut gewesen wären. Real und in echt. Analog eben. Wir hatten schließlich auch noch was anderes im Kopf als Heim und Herd. Und für die Kommunikation mit der Außenwelt hätte sich sicher ebenfalls noch eine alternative Lösung finden lassen, ohne dass wir auf Brieftauben hätten zurückgreifen müssen. Wir Frauen hätten Jessica damals mehr unterstützen sollen gegen diese offene Leitung nach Sonnenschein. Nun ist es zu spät und Herr Greller darf sich von den Siegern feiern lassen, dieser Opportunist. Haben die bei ihm eine Gehirnwäsche gemacht? Hat er zu viele Pilze gefressen? Oder wie ist es bloß möglich, dass jemand so eiskalt die Seiten wechselt und zum Verräter wird? Kurz bevor Kevin festgenommen werden konnte, hat er Selbstmord begangen. Er war der idealistischste von uns allen und der Vater von Mandys Tochter, die jetzt bald geboren wird. Neben ihrer Trauer ist Mandy sicher auch wütend auf ihn, dass er sie mit Emma alleine gelassen hat. Aber dass die Staatsbüttel sich so entblößen und mit nackter Gewalt ein so einzigartiges Projekt wie unseres sprengen würden, hat Kevin auf einen Schlag sämtliche Zuversicht für die Zukunft geraubt. Er hatte wohl immer noch die Hoffnung gehabt, dass wenn die Oberen erst einmal bemerkt hätten, wie wunderbar es auf unserem Gut läuft, wir über kurz oder lang auch ihren Segen bekommen hätten. Aber das hätte natürlich Vertrauen in die Untertanen vorausgesetzt. Kevin hatte sich in der kurzen Zeit auf Gut Sonnenschein einfach noch nicht von der Ersatzmutter Staat lösen können. Da ist er aus dem Fenster im zweiten Stock gesprungen, als der Sturm begann, mit dem Kopf voran. Er hat wohl vorausgesehen, was freiheitsliebenden Menschen in diesem Land bald noch blühen wird. Und dabei hat er damals noch nicht einmal gewusst, dass unser Gast Leo der Verräter war, ein V-Mann, der sich nicht damit begnügt hat, einfach Beobachtungen weiterzugeben, sondern der wahrscheinlich noch Sachen dazu gedichtet und selbst Ankläger gespielt hat. Dem würde ich inzwischen alles zutrauen, diesem schrägen Abstinenzler. Was gefällt dir eigentlich auf Gut Sonnenschein, Enno? Hier ist keine Hyperrealität, in der das echte Leben durch künstliche symbolische Werte ersetzt wird. Meine Familie hat hier eine stabilere und naturnahe Lebensweise. Das finde ich gut. Ich hatte ja vorher wohlhabenden Fischköpfen in Hamburg-Eppendorf und Blankenese ihre dekadenten Klempnerwünsche erfüllt. Zum Beispiel vergoldete Armaturen und so'n Zeug. Solche luxuriösen Installationen bieten kaum mehr Nutzen als normale Edelstahl- oder Chromarmaturen. Aber sie kosten dafür ein Vielfaches. Da kam ich mir beim Einbauen regelmäßig vor, wie Mephistopheles. Das war kein schönes Gefühl. Und dein Liebesleben? Wie hat dein Umzug nach Gut Sonnenschein den Sex in deiner Beziehung verändert? Ich kann mir nicht helfen. Aber Hightech-Toiletten mit beheiztem Sitz, automatischer Spülung, integriertem Bidet, Duftsprays und Musikfunktionen sind für mich einfach der Inbegriff von Dekadenz. Und das bestimmt nicht nur, weil ich ursprünglich eigentlich aus Dithmarschen komme, wo wir vielleicht nicht ganz so viele Millionäre haben, die sich langweilen. Und auch riesige Whirlpools oder hochleistungsfähige Heizsysteme für Badezimmer und Küchen sind in meinen Augen wirklich ungehöriger Luxus. Das geht gegen die Umwelt und widerspricht dem gesunden Menschenverstand. Blödköppe. Ach ja, der Sex. Der wird sowieso überbewertet. Und ganz besonders da draußen, also außerhalb von Gut Sonnenschein. Mit den ganzen Sexgeschichten halten die Medien da doch auch nur den Laden am Laufen in ihren traurigen Metropolen, wo viele Menschen schon total vereinsamt sind und hoffen, mit irgendwelchen erotischen Episoden könnten sie abends noch schnell einen Teil der riesigen Leere in ihrem Leben füllen, bevor es dann morgens wieder ins Büro geht oder in irgendeine andere Angestellten- oder selbstständigen Tretmühle. Ja, ich hab ja nun schon ein Kind gemacht, den Lukas. Also mache ich mir über das Thema Sex erstmal keine Gedanken. Vielleicht gerne irgendwann noch eine kleine Tochter, das wäre gut. Kinder sind die Wanne der Zukunft. Sex ist nur das Instrument dafür, die Rohrzange, wenn man so will. Du hast dir dein Psychologiestudium als Barfrau in St. Pauli finanziert und danach Wohlstandsverwahrloste und andere Leidende in der Hauptstadt therapiert. Warum bist du danach eigentlich nach Gut Sonnenschein gegangen, Jessica? Ich habe ja sogar noch meinen Seelenverwandten Enno und unseren Sohn Lukas mit hierher genommen. Und ich bin seitdem eigentlich täglich immer wieder aufs Neue überwältigt davon, so etwas wie einen ganz und gar ursprünglichen Sinn in meinem Leben zu spüren. Vom entfremdeten und entmenschlichten Leben einer anonymen Etagenwohnung im bornierten Charlottenburg raus in die brandenburgische Freiheit. Und ich sehe einfach auch, wie gut es meinen beiden Männern tut. Nur eine wachsende Ahnung bereitet mir Sorge. Und die wäre? Mir bleibt natürlich nicht verborgen, dass einige unserer Mitstreiterinnen und Mitbewohner hier von einer tiefen psychologisch fundierten Psychotherapie profitieren könnten. Und ich muss sehr mit mir kämpfen, nicht in diese Richtung auf sie einzuwirken. Ich flüchte mich deswegen immer öfter in die Pilze und die Kräuter, damit ich keine Zeit habe, irgendwann psychologisch übergriffig zu werden. Aber ich weiß nicht, ob ich es auf Dauer schaffe. Du wirst widerstehen können, denn du bist eine starke Frau. Ach ja, das hatte ich wohl vergessen. Was ist denn eigentlich politisch korrekt? Ich würde es wirklich gerne wissen und mich danach richten, denn ich hätte gerne mehr Harmonie in meinem Leben. Wenn ich meinem guten Freund Ludo zuliebe und auch weil es ein guter PR-Gag ist, die Aktion Dudelstopp unterstütze, muss ich dann für oder gegen offensiven Musikeinsatz sein. Vor ein paar Jahren traten die Macher dieser Aktion noch gegen unfreiwilliges Musikhören im öffentlichen Raum ein, in Kaufhäusern, Wartezimmern, Telefonschleifen und so. Und heute arbeiten die mit der Beschallungsindustrie zusammen und fragen, Dudelstopp, wollen wir wirklich Friedhofsruhe? Eine Drehung um 180 Grad oder um 360? Muss man, wenn man was Bestimmtes will, in der Öffentlichkeit und vor den Medien heute das Gegenteil sagen von dem, was man denkt, um weiterzukommen? Wenn ich vor Publikum, zum Beispiel im Kunsthaus Tacheles, behaupte, die Meinungsfreiheit in Deutschland sei gewährleistet, dann schmunzeln die Leute und halten es für Satire. Das ist aber gar nicht so gemeint. Ich bin doch der lebende Beweis dafür, dass wir kein Meinungsdiktat und keine Denkverbote in unserem Land haben. Wenn ich dann vom Publikum nachsetze mit »Das meine ich ernst«, dann halten die Leute für 2-3 Sekunden kurz inne, um dann aber weiter zu schmunzeln. Die gehen davon aus, dass Politiker heute Satire machen und Satiriker Politik. Das kann einen schon verwirren und so gesehen ist es kein Wunder, dass wir auf Gut Sonnenschein aneinander vorbeigelebt und vorbeigeredet haben. Vera, Kevin und die anderen hielten das für einen ganz schrägen Scherz, als ich ihnen sagte, ich unterhielte neuerdings einen ganz engen Kontakt zu den Spezies für Inneres. Kann ich was dafür, wenn die mich nicht ernst nehmen? Es war eben kein Scherz. Und niemanden, der meine Karriere ein bisschen verfolgt hat, wird das wirklich überraschen. Meine Lieder habe ich schließlich aus Überzeugung immer vor allem für Frauen geschrieben. Deshalb hat mich das Feuilleton ja oft genug als Frauenversteher abgetan. Damit konnte ich gut leben, kein Problem. Ich habe trotzdem jeder und jedem, die es hören wollten, bestätigt, dass ich fürs Matriarchat bin. Was Besseres kann der Menschheit gar nicht passieren. Keine Kriege mehr, weniger Aggressionen und kuschelige, wohlige Wärme in Mutters Schoß. Aufs Politische übertragen heißt das, und das kann sich ebenfalls jeder an den Fingern abzählen, dass ich für einen starken, fürsorgenden Staat bin, einen weiblichen eben. Und diesem Staat, wie wir ihn schon fast erreicht haben, dabei zu helfen, seine Feinde auszukundschaften, damit er sich ihnen verstärkt zuwenden und sie besser erziehen kann, ist schließlich eine Aufgabe, der ich mich nicht entziehen konnte und wollte, als man mich bat, Informationen über diese Sozialverweigerer zu liefern. Was war denn so gefährlich an uns auf Gut Sonnenschein? Dass wir uns von ökonomischen Zwängen befreit hatten, dass wir Lebensmittel selbst angebaut haben, dass wir das, was wir nicht selbst herstellen konnten, übers Internet getauscht haben? Das war sicher noch legal, obwohl das Internet potenziell ein gefährliches Medium ist. Dass Tang und Julia ihre Kinder aus der Schule genommen und selbst bei uns unterrichtet haben? Und dann auch noch Voltaire und Schopenhauer. Die Bücher lagen bei euch rum. Das war schon deutlich kritischer. Dass wir eine eigene Verfassung kreiert und gemeinsam an einem eigenen, simplen und humanen Rechtssystem gearbeitet haben. Also wenn das richtig publik geworden wäre und Nachahmer gefunden hätte. Dass wir alle keine Steuern gezahlt haben, weil wir uns als autonomer und friedlicher Staat sahen. Das hat euch das Genick gebrochen. Aber das lag sicher nicht daran, dass ich dem Ministerium die Informationen, die es sowieso schon über euch gesammelt hatte, nochmal bestätigen musste. Musste? Haben sie dich mit dem Leben deines Meerschweinchens erpresst? Oder wie habe ich mir das vorzustellen? Vera, von der gefährlichen Signalwirkung, die von Menschen ausgeht, die sich aus der Solidargemeinschaft verabschieden, da brauchte mich niemand zu überzeugen. Mhm. Und dass ich meine Beobachtungen an die entsprechenden Expertinnen weitergeleitet habe, das war nur konsequent. Ich habe dafür kein Geld genommen. Ich bin Ende 30, Vera. Ich verkaufe meine Überzeugung nicht für einen Scheck mit ein paar Nullen. Und deine Überzeugung ist, dass wir, Jessica, Tang, die anderen und ich, dass wir eine Gefahr für die Gesellschaft waren, so wie wir gelebt haben, ja? Ihr wärt höchstwahrscheinlich eine Gefahr geworden, wenn ihr weitergemacht hättet. Aber wie gesagt, über die Konsequenzen hatte ich nicht zu entscheiden. Ich habe meine Beobachtungen weitergegeben. Und es ist nicht so, dass ich euch dabei nicht wohlgesonnen war. Wohlgesonnen. Aha. Das dachten wir auch alle, während du bei uns gelebt hast. Wenn ich Anzeichen erkannt hätte, dass es bei euch Strömungen gab, die euch früher oder später mit der staatlichen Ordnung wieder hätten versöhnen können, dann hätte ich die genauso weitergegeben. Und ich hätte mich darüber gefreut, weil ich euch alle und auch die Grundidee von eurem Projekt sehr sympathisch fand. Mhm. Ich bin schließlich nach wie vor ein Linker. Och, jetzt mach aber mal einen Punkt. Wir sind eben angekommen, Vera. Unsere Leute sitzen jetzt in den Ministerien und verdienen unsere Unterstützung, weil sie genau das Richtige tun und genau das Richtige wollen. Die Menschen vor sich selbst, vor anderen und vor der Globalisierung beschützen. Ihr hattet Angst, dass ein kleines Häuflein von Aussteigern übers Internet oder sonst wie anderen vorgeführt hätte, dass freie Menschen auch ohne die Segnung der Verwaltung überleben können. Und das sogar sehr gut. Labile Menschen hätten aus eurer Pseudo-Idylle die falschen Schlüsse ziehen und damit dann auch die Sicherheit in ihrem Leben aufs Spiel setzen können. Leo, das passt doch alles nicht zu dem Outsider-Image, das du jahrelang kultiviert hast, als Sänger und als Künstler. In meinen Liedern habe ich doch oft über bessere weibliche Welten gesungen, oder? Mhm. Beate zeigt's den Showies. Ja. Mama gibt mir mehr davon. Das waren die einzigen Stücke, die bei uns nicht so gut ankamen. Schon klar. Das Matriarchat steht für den totalen Schutz und die totale Fürsorge. Übertragen auf die Gesellschaft bedeutet das einen starken Staat, der uns alle bemuttert und vor uns selber schützt. Mhm. Moderne Politik ist nämlich eindeutig feminin. Deshalb fühle ich mich hierzulande wohl und deshalb weiß ich auch, was ich unseren Oberen schulde. Hätten wir doch nur vorher gewusst, wie du das siehst. Ja, tut mir leid. Dumm gelaufen. Mein Leben hat sich auch schon mal besser angefühlt. Ich habe Freunde verloren, einen sogar für immer. Ich saß im Gefängnis und muss dem Bewährungshelfer jetzt auch noch vorspielen, dass ich künftig wieder eine gute Untertanin sein werde. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich weiß nicht, ob ich das will. Wenn es nur irgendjemand anderes gewesen wäre, den sie zu uns geschickt hätten, der sich unser Vertrauen erschlichen und uns dann verraten hätte. Ich glaube, das würde es mir wenigstens ein bisschen leichter machen. Ausgerechnet Leo Greller. Das demoralisiert einen doch auf Jahre hinaus. Dieser Prototyp eines unverstandenen und verkannten Poetenrevoluzers. Er war immer so nett, so echt, so harmlos. Es war für alle, die seinen Weg verfolgt hatten über die Jahre, die sich für seine Karriere interessiert hatten, oder sich einfach in gemütlicher Runde damit schmücken wollten, ein paar schräge Titel oder Zitate von ihm zu kennen, klar, dass er nie den ganz großen Erfolg haben würde. Damit war nicht zu rechnen. Da musste man nicht Medienwissenschaft für studiert haben, um das nahezu ausschließen zu können. Aber das machte ja gerade seinen Charme aus. Alle haben gedacht, für den großen Durchbruch sei er nicht korrumpierbar genug oder einfach auch nur zu wenig durchtrieben, zu ungeschickt. Außerdem war ich immer davon ausgegangen, vorauseilender Gehorsam im Punkte politischer Korrektheit und gesellschaftlicher Harmonie würde sich für alle schnell erkennbar durch ein leeres Hirn- und Rumgeschwafel entlarven. Aber so verhielt es sich bei Leo nicht. Bei allem Schmerz, den er mitzuverantworten hat, könnte ich ihm das nicht nachsagen. Aber vielleicht das. Die glücklichen Sklaven sind die erbittertsten Feinde der Freiheit. Ich weiß nicht mehr, von wem genau das Zitat stammt. Von Esther Villar? Oder war es doch Marie von Ebner-Eschenbach? Ob Leo ein glücklicher Mensch ist? Schläft mit mir 3 Monate in einem Zimmer und nichts passiert? Der totale Gentleman oder die totale Lusche? Die Sorte Mann, von der Frauen träumen? Wohl kaum. Eher die Sorte Mann, die den Gleichstellungsbeauftragten vorschwebt. Vielen Dank. Also Martin, deine ehemalige Therapeutin hat dich zu ihrer Aussteigergruppe in dieses Gut Sonnenschein eingeladen. Das finde ich aber nett von ihr. Vielleicht würde dir das Leben dort gut tun. Und mir vielleicht auch. Ganz ehrlich, ich kann mir wirklich nicht vorstellen, meine Influences von irgendeiner ländlichen autonomen Kommune aus zu verbreiten. Ich meine, Berlin-Mitte ist einfach der Place to be. In der Kastanienallee pulsiert das Leben und die Trends entstehen nun mal hier. Naja. Stell dir mal vor, ich müsste meine Videos zwischen Hühnern und Kühen drehen, während ich versuche, eine stabile Internetverbindung zu bekommen. Das wäre ja wohl der absolute Horror. Du kaprizierst dich natürlich nur auf die erwartbaren negativen Aspekte des Landlebens. Aber da gibt's ganz sicher auch positive Effekte. Selbst für dich, Martin. Diese ganzen alternativen Lebensweisen, Selbstversorgung, Gemeinschaftsgärten und so, das mag ja für manche ganz nett sein, aber ich brauche meinen täglichen Flat White aus dem Café um die Ecke. Und meine Sneaker sind ja vielleicht auch nicht ganz güllefest. Du willst Jessicas Challenge nicht annehmen? Nein, danke. Ich bleibe lieber hier. Hier ist die Action, denke ich. Das Landleben überlasse ich gerne denjenigen, die es wirklich wollen. Vielleicht hast du recht. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Aussteiger über kurz oder lang Probleme mit den Behörden bekommen. Sind die überhaupt links? Das frage ich mich auch. Frauen und Männer sollen sich bei Aussteigerunternehmungen angeblich jeweils ursprünglicher verhalten. Also Männer mehr wie Männer und Frauen mehr wie Frauen? Und weniger Vielfalt dazwischen? Das hört sich irgendwie risky an. Wenn ich bei sowas mitmache, werde ich am Ende vielleicht Follower verlieren. Hast du eigentlich schon den Müll runtergebracht, Martin? Weiß ich jetzt gar nicht. Warte, ich check das gleich mal. Tu das. Aufs Land ziehen, zu meinem Shortflirt Tang und seinen Freunden? Ob ich nun hier in der Stadt einsam bin oder in Brandenburg zwischen Seen, Wiesen und Wäldern, es scheint einerseits verlockend, den Tag mit einem Spaziergang durch die Felder zu beginnen, anstatt sich durch den Berufsverkehr zu quälen. Andererseits, ob ich Balu in seinem Alter noch an das Landleben gewöhnen kann? Er ist schließlich ein eingefleischter Stadthund. Ich bleibe doch lieber hier und warte weiter auf meinen Märchenprinzen, denke ich. Man benötigt eine gewisse menschliche Größe, wenn man Leuten sehr geholfen hat und die einen hinterher dafür hassen. Da ist es hilfreich, wenn man vorher im Leben bereits einen kleinen Vorrat an Zustimmung angesammelt hat. Das habe ich zum Glück in meiner Eigenschaft als politischer Aktionskünstler, denn die Rede ist natürlich von mir. Leo Greller ist sowieso weniger eine Person als vielmehr eine Einstellung. Eine Einstellung, die auf Aufrichtigkeit basiert. Allen Schmierreden zum Trotz, die da jetzt garantiert im Internet bei den selbsternannten Freidenkern kursieren. Ich war weitestgehend ehrlich zu den lieben Leuten von Gut Sonnenschein. Da muss ich mir nichts vorwerfen lassen. Ich bin fast immer vollkommen ehrlich. Das gehört allein schon zu meinem Beruf. Auch wenn Frau und Mann von dieser aufgeflogenen Kommune 2.0 jetzt enttäuscht von mir sind, missbrauchtes Vertrauen, zerplatzte Illusionen und so, sind sie doch trotzdem gut damit gefahren, dass ich den Job erledigt habe, der unausweichlich war. Sie hatten ihre Chance. Sie hätten mich ja überzeugen können. Oder mir zumindest was vorspielen. Das hätte ich auch nicht so genau genommen. Denn das hätte mir ja immerhin bewiesen, dass zumindest ein Bewusstsein dafür vorhanden gewesen wäre, was die Gemeinschaft, was der Staat von solch einem Projekt erwartet. Aber Fehlanzeige. Die Frauen haben gekocht, genäht und die Kleinen unterrichtet. Die Männer haben geschraubt, angebaut und sind im Netz gesurft. Also finsterstes Mittelalter, was die Rollenverteilung anging. Und die Kinder mussten das alles mit ansehen. Die Jungs haben gebastelt und Fußball gespielt, die Mädchen die Tiere gefüttert und Bücher gelesen. Vollkommen ungegendert. Na gut, und der gute Leo hat das alles beobachtet und seiner Chefin davon berichtet. Ist ja wohl besser, als wenn rechte Schläger oder linke Chaoten gleich die Schmutzarbeit fürs Mysterium erledigt hätten. Also, ich würde behaupten, die Sonnenbeschienenen sind trotz allem gut mit mir gefahren. Beleget den Fuß mit Banden und mit Ketten. Das von Verdruss er sich kann nicht retten. So wirken die Sinnen, die dennoch durchdringen. Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie fliehen vorbei, wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Kerker verschließen. Ich werde gewiss mich niemals beschweren, will man mir bald dies, bald jenes verwehren. Ich kann ja im Herzen stets lachen und scherzen. Ich denk, was ich will und was mich erquicket. Und das in der Still und wenn es sich schicket. Mein Wunsch und Begehren kann niemand mir wehren. Wird gleich dem Gesicht das Sehen versaget, so werd ich doch nicht von Sorgen geplaget. Ich kann ja gedenken, was soll ich mich kränken? Ja, fesselt man mich im finsteren Kerker, so sind doch das nur vergebliche Werke. Denn meine Gedanken zerreißen die Schranken und Mauern entzwei. Die Gedanken sind frei. Die Gedanken sind frei. Die Gedanken sind frei. Die Gedanken sind frei. Die Gedanken sind frei. In einer idealen Welt wären die Gedanken frei.